So, jetzt wollen wir sehen. Er wird sich aber umgucken, der Herr Minister da in Bonn. Junge, Junge. Ja, hallo, ja, ist da Ministerium für, wie heißt das, wo sind der Neger und Chinesen alles unter sich haben? Ja, für wirtschaftliche Dingens, nicht sage ich ja. Also da möchte ich gerne mal Herr Wischnewski sprechen, Fräulein. Ihren Chef, könnten Sie den eben mal am Telefon holen? Jo, ist ganz dringend. Junge, weil ich muss doch noch meinen Dottozettel wegbringen, nicht? Die machen doch gleich zu in der Annahmestelle. Ja, jawohl, der kennt mich, nicht? Wir sind alte Gewerkschaftskollegen. Ich sagen Sie, Adolf Techtmeier aus Gelsenkirchen, nicht? Da weiß er schon Bescheid. Jo. Ja, hallo, ja, Tag auch, Herr Minister. Hier, hören Sie mal. Hier ist Techtmeier an Apparat. Ich weiß nicht, ob Sie sich noch erinnern tun. Die Delegiertenkonferenz in Bochum 1955. Nicht, da haben Sie doch die schöne Rede gehalten. Nicht? Und ich saß vorne an den einen Tisch. Nicht zusammen mit dem Jupp Koschinski. Nicht der mit den Kartoffelnase. Wissen Sie nicht mehr? Ach, Junge, müssen Sie doch. Ich hatte so einen braunen Anzug an mit Nadelstreifen. Nee, naja, ist nicht weiter schlimm, aber gucken Sie mal, Herr Minister damals, nicht wie Sie noch bei der Gewerkschaft waren, IG Metall, nicht, da waren Sie doch auch dafür, dass der arbeitende Mensch sein Sozialprodukt, nicht wahr, also, wie soll ich sagen, also, dass wir die Pfennige auch kriegen müssten, nicht, und Lohnerhöhung, nicht an Wohlstand beteiligt, nicht, und vor allem diese Sicherung des Arbeitsplatzes, nicht? Das hatten Sie doch auch ganz schön auf Ihre Fahne geheftet. Nicht? Und da wollte ich Ihnen heute aber mal gefälligst dran erinnern. Wie? Warum ich das sage? Ja, du, passen Sie auf, Sie werden sich wundern. Nicht? Was machen Sie denn jetzt? Nicht, sind Sie in Bonn, haben da einen feinen Posten, nicht, gehen mit unser Steuergroschen los, für dass Sie sich bei den Neger lieb Kind machen, nicht, und stoppen denen die Entwicklungshilfe vorne und hinten rein. Wie bitte? Ach ne, ja, nur wieso denn? Ach, ich hab doch nichts gegen die Herrschaften da unten, ne? Ich bin doch Gönner. Nicht, ob das nur Neger sind oder Chinesen oder Inder, bitteschön. Von mir aus sollen sie, nicht, solange sie wollen. Aber jetzt geht doch um unsere Arbeitsplätze. Nicht, wissen Sie doch vielleicht, wie die am Wackeln sind. Ich meine, sicher ist ja ein bisschen besser geworden in den letzten Monaten, nicht? Aber hier im Ruhrgebiet sind wir noch ganz schön diese Talsohle der Konjunktur am Knabbern. Nicht? Und wenn Sie in Ihrem Ministerium so viel Zaster überhaben, nicht, dann könnten Sie ja schließlich auch mal an uns denken, nicht? Und uns hier der Entwicklung bisschen bei behilflich sein. Was sagen Sie? Wie, Sie denken an unser Eins? Ja, nur hören Sie aber auf. Ich sag heute Morgen noch für einen Kollege, ich sag das nächste Leben, nicht, wenn das funktioniert mit dieser Seelenwandlung. Nicht, da komme ich aber bestimmt als Neger auf der Welt. Nicht, da bin ich wenigstens schön unterentwickelt. Nicht, und brauche nicht mal Lochen für meine Kohlen, sondern kriege die Flöhe gratis hinterhergeschmissen. Ach so, also Sie meinen, hier bei uns müssten die das kaufen, was sie kaufen? Nicht, dass wir da dran noch verdient hätten? Na ja, schön, aber dann ist doch trotzdem Kappes, Herr Minister. Gucken Sie mal, ich zahle Steuern, nicht? Die tun Sie sich unter den Nagel reißen, nicht? Und schenken Sie meinetwegen einen Araber oder irgendein Negerstamm, nicht? Und die geben das Geld jetzt vielleicht an Krupp, nicht? Kaufen sich dann eine Lokomotive für. Ja, das ist doch ein Affe, der sich im Schwanz beißt. Nicht, da kann ich ja praktisch meine Steuern, nicht, den Zaster gleich an Krupp bezahlen, nicht? Und die Neger freuen sich eins und pesen dafür umsonst mit ihrer Lokomotive durch den Urwald. Was ist los? Was sagen Sie? Ja, nur schön. Gut, meinetwegen, nicht? Kriegen Sie nicht für umsonst, aber gucken Sie mal, das geht doch hier um meinen Arbeitsplatz. Nicht, und ich kenne ja bloß drei, vier Stück Neger, nicht? Der eine ist Doktor, also Arzt oben im Krankenhaus. Nicht, zwei sind Ingenieure auf der Hütte. Nicht, und der vierte, den gehört die Nachtbar, Kakadu. Nicht, der ist Besatzungskind, also von der Amis ist der durch entstanden. Ja, aber bitteschön, wie stehen die da? Nicht, und was bin ich? Vorarbeiter. Nicht, und mein Arbeitsplatz ist am Wackeln. Nicht, also, dass ich vielleicht mehr unterentwickelt bin wie manch einer von diesen Schwatte-Brüder da. Ist doch wahr. Ja, nur ich glaube Ihnen schon, dass die da der Puseratzen alles zurückzahlen müssen, Zinsen dabei, das wäre ja noch schöner. Aber es geht, Herr Minister, um die Erhaltung meines Arbeitsplatzes. Gucken Sie mal, unser Firma, nicht der Alte, der hätte sich letzten Weihnachten eigentlich schon eine Kugel durch den Kopf schießen müssen. Nicht, da waren wir doch fast pleite. Nicht, keine Aufträge mehr reinzukriegen. Ja, jetzt zum Glück, nicht, kam da die eine Sache von Pakistan. Nicht, wo wir gerade noch dran sind, nicht, und wenn die fertig ist, dann sollen wir für Uganda, nicht, das ist gestern amtlich geworden. Junge, der Alte, hat sich gefreut, nicht, hat er einen ausgegeben, nicht, haben wir vielleicht jetzt wieder ein halbes Jahr zu tun für. Aber ist doch traurig, ehrlich, dass Pakistan und Uganda, nicht, weiß kein Arsch, wo das überhaupt ist. Nicht, aber so fremde Völkerstämme, nicht, die tun mehr für die Sicherung meines Arbeitsplatzes wie der eigene Regierung. Nicht deshalb, ich sag nochmal von Mensch zu Mensch, hören Sie endlich auf mit dieser ganzen Entwicklungshilfe, sondern tun Sie lieber darum kümmern, dass die deutsche Industrie mehr Arbeit, Bestellungen, nicht, und Aufträge, nicht, dass dieser ganze Export da schön am Laufen bleibt. Was ist? Wie, das ist Entwicklungshilfe? Ja, Junge, jetzt lässt du dich aber lange hin. Was ist Entwicklungshilfe? Ja, nein, nein, Moment mal, jetzt, Herr Minister, darf ich da aber richtig jetzt. Sprechen Sie mal langsam. Wie Entwicklungshilfe ist, wenn man andere Länder instande versetzt, dass sie bei uns kaufen können? Ja, nun, dann gilt das auch für unsere Firma. Wie Pakistan und Uganda, das Geld, das hatten die von Ihnen? Ja, nun, hören Sie mal, jetzt lassen Sie mich hier das ganze Geld vertelefonieren, das konnten Sie doch auch gleich sagen. Ja, Junge, da können wir also direkt froh sein, dass wir die Entwicklungshilfe überhaupt haben. Ja, sehen Sie mal, also, ich habe ja, als wenn ich mir das immer schon gedacht hätte. Ja, Herr Minister, dann ist ja, was ich sagen wollte. Nicht, dann fordere ich hiermit noch viel mehr Entwicklungshilfe. Nicht, sagen Sie den Kiesinger mal Bescheid. Jo, vielen Dank, nicht, und bis die Tage, ne? Junge, den habe ich auch mal Bescheid gestoßen.